eingebrannt in dein Hirn. Bietet der Obrigkeit die Stirn. Deutschland, das Land der Dichter und Erfinder, steht auf für die Zukunft deutscher Kinder. Deutschland, das Land der Dichter und Erfinder, unser Generator für die Zukunft unserer Kinder. Alles, was man braucht, ist ein klarer Geist, der voran uns Richtung Aufbruch weist. Das Licht bist immer zur Stelle. Du liest Fichte, Jung und Goethe, erkennst in Bildung Kraft und Größe. Alles, was man braucht, ist ein klarer Geist, der voran uns Richtung.